Und damit unsere kleinen Zuschauer hier nicht zu kurz kommen, ein ganz, ganz kleines Märchen. Es ist ein trauriges Märchen. Und ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit und auch die kleinen... Hallo. Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheinzchen stieß.